auch die Philosophie, Medizin und Juristerei und leider auch die Theologie durchaus studiert, mit heißer Mühe. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Doktor und Professor gar und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, Doktors, Professors, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürcht mich weder vor Höll noch Teufel. Dafür ist mir auch all Freud entrissen. Bild mir nicht ein, was rechts zu wissen, bild mir nicht ein, ich könnt was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehre und Herrlichkeit der Welt. Es möcht kein Hund so länger leben. Drum hab ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis werde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß rede von dem, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkungskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Oh, siehst du, voller Mondenschein, zum letzten Mal auf meine Pein, den ich so manche Mitternacht an diesem Pult herangewacht. Dann über Büchern und Papier, trübseliger Freund, erschienst du mir. Ach, könnt ich doch auf Bergeshöhen in deinem lieben Lichte gehen, um Bergeshöhen mit Geistern schweben, auf Wiesen in deinem Dämmerweben, von all dem Wissensqualm entladen, in deinem Tau gesund mich baden. Weh, steck ich in dem Kerker noch, verfluchtes, dumpfes Mauerloch, wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht. Beschränkt von all dem Bücherhauf, den Würmenagen, Staub bedeckt und bis ans hohe Gewölb hinauf, mit angeraucht Papier besteckt, mit Gläsern, Büchsen rings bestellt, mit Instrumenten vollgepropft, Urväterhausrat dreingestopft, das ist eine Welt. Das heißt eine Welt. Und fragst du noch, warum dein Herz sich in deinem Busen klemmt? Warum ein unerklärter Schmerz dir alle Lebensregung hemmt? Statt all der lebenden Natur, da Gott die Menschen schuf hinein, umgibt in Rauch und Moder nur dich Tiergeripp und Totenbein. Flieh auf, hinaus ins weite Land! Und dies geheimnisvolle Buch von Nostradamus eigener Hand, ist dir das nicht geleit genug? Erkennest dann der Sterne Lauf? Und wenn Natur dich unterweist, dann geht die Seelenkraft dir auf. Wie spricht ein Geist zum anderen Geist? Umsonst, das trockene Sinnen hier die heiligen Zeichen dir erklärt. Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir. Antwortet mir, wenn ihr mich hört. Welche Wonne fließt in diesem Blick auf einmal mir durch alle meine Sinnen? Ich fühle junges, heilges Lebensglück, fühle neue Glut durch Nerv und Adern rinnen. War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, die all das innere Toben stillen, das arme Herz mit Freude füllen und mit geheimnisvollem Trieb die Kräfte der Natur enthüllen? Bin ich ein Gott? Mir wird so Licht. Ich schaue in diesen reinen Zügen die wirkende Natur vor meiner Seele liegen. Jetzt erst erkenne ich, was der Weise spricht. Die Geisterwelt ist nicht verschlossen. Dein Sinn ist zu. Dein Herz ist tot. Auf, bade, Schüler, unverdrossen, die irdsche Brust im Morgenrot. Wie alles sich zum Ganzen webt. Eins in dem anderen wirkt und lebt, wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen und sich die goldenen Eimer reichen mit Segen duftenden Schwingen, vom Himmel durch die Erde dringen, harmonisch all das All durchklingen. Welch Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur. Wo fass ich dich, unendliche Natur, euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens, an denen Himmel und Erde hängt, dahin die welke Brust sich drängt, ihr quält, ihr tränkt. Und schmacht dich so vergebens? Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein? Du, Geist der Erde, bist mir näher. Schon fühle ich meine Kräfte höher. Schon glüh ich wie vom neuen Wein. Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen.